queda terminantemente prohibido tirar monedas al lago. La corrosión de las monedas puede dañar el fondo Es ist streng verboten, Münzen ins Wasser zu werfen. Die Korrosion der Geldstücke kann lebensgefährlich für die in diesem Vulkantunnel lebende Krebsart Munidopsis polymorpha sein. Eine Krebsart, die einzigartig auf der Welt ist. Bitte helfen Sie uns, diese Lebewesen zu erhalten. Es kam viel schlimmer. O weh, mein Galarin ist tot. Nicht nur die Tiere im Meer, auch die meisten Vögel, tot. O weh, mein Galarin ist tot. Nyctichorax, Nyctichorax. Egretta gazetta, Ardea purpurea, Platalia leucorodia, Pandion halietus, Himantopus himantopus, Caradrius alexandrinus, Fluvialis apricaria. O weh, mein Kanarin ist tot. Die spanische Regierung hatte dem Ölkonzern Repsol 2001 ein 660.060 Hektar großes Meeresgebiet östlich von Lanzarote und Fuerteventura gegenüber der marokkanischen Küste überlassen. Das sind 660.060 Fußballplätze, um dort nach fossilen Brennstoffen zu suchen, Tiefseebohrungen. Auf den Inseln gab es Widerstand. Die Leute sahen sich ihrer Zukunft beraubt, der Tourismus gefährdet, die Einzigartigkeit der Natur zerstört. Ich meine Not, wem klag ich meine bitteren Schmerzen? Wer nimmt dies Leid mit mir zu Herzen? Wem klag ich diese Not? Wem klag ich diese Kanaren plündern, oder? O weh, mein Kanarin ist tot. Ein Feature von Barbara Eisenmann. La mayoría de la población del gobierno y las ONGs están en contra. Die Mehrheit der Bevölkerung und die kanarische Regierung sind gegen das Ölprojekt. Lanzarote, Fuerteventura, in Teilen auch die anderen Inseln sind dagegen. Wir haben doch nur eine einzige Industrie, und das ist der Tourismus. In meiner Meinung, Tourismus und Öl sind inkompatibel. Tourismus und Öl vertragen sich nicht. Venimos de una forma de producir energía. Die Art und Weise, wie wir Energie produzieren, ist die Existenzgrundlage der meisten multinationalen Mineralölkonzerne. Man versteht nicht, dass jemand sich eine Bombe auf den eigenen Kopf legt. Das ist eine Sache von Verrückten. Das Ganze hängt von der Zentralregierung in Madrid ab. Also es ist schon ziemlich diktatorisch. Und diese Zentralregierung hat die Offshore-Bohrungen genehmigt. Der spanische Staat tut alles dafür, dass der Bürger sich so wenig wie möglich wehren kann. Und die ziehen das durch, natürlich ziehen die das durch. Da steckt ein Haufen Geld drin. O weh, mein Kanarin ist tot. Die Sache drängte. Es ging um die Zukunft. Von planetarischen Grenzen war die Rede, von Kipppunkten, vom Ende der Artenvielfalt, vom drohenden Ausfall lebenswichtiger Ökosystemdienstleistungen, Wasser, Klima, Nahrung. Bloß der Kapitalismus machte weiter. Sein Schmiermittel Öl, das immer knapper geworden war. Doch unter dem Meer gab es noch haufenweise Reichtümer. Lo que no puedes perder de vista es que la costa oeste de Europa. Die ganze Westküste Europas, eine geologische Zone, die wenig erforscht ist. Von Duncan in Irland bis zu den Kanarischen Inseln. Das ist eine für Erdölkonzerne zunehmend interessanter werdende Gegend, seit es die entsprechenden Technologien gibt. In der damals nagelneuen Konzernzentrale in Madrid, dem Repsol Campus. Zwei junge Männer an der Eingangsschranke, der Kommunikationsdirektor und der Subdirektor für internationale Kommunikation, freundlich, informell, duzend. Ein Riesenpatio mit Cafeteria, ein Reisebüro, eine Bank, ein Fitnessstudio. Alles da. Der Konzern als Wohlfühlort. Vollkommene Identifikation. Ich, Repsol. Warum sollte Spanien seine Ressourcen nicht auf eine verantwortungsvolle Weise ausbeuten dürfen, wie das andere Länder auch tun, zum Beispiel Norwegen? Warum sollte diese Biodiversität nicht vereinbar sein mit einem rigoros durchgeführten Vorhaben, wie man es auf den Kanaren realisieren könnte? Sagt der Kommunikationsdirektor. Santa Monica Beach, de las más famosas del mundo, tiene una plataforma petrolífera. Santa Monica Beach, einer der berühmtesten Strände der Welt, hat eine Ölplattform. In Schleswig-Holstein, Mittelplatte, wird Öl gefördert, mitten in einem Naturschutzgebiet, das vermutlich auch bei Touristen recht beliebt ist. Das eine schließt das andere doch nicht aus. Diese Aktivitäten sind die Wirklichkeit unserer Welt, sagt der Subdirektor. Und es müssten nun endlich rationale Entscheidungen getroffen werden. Für das Wohl des Landes und des Unternehmens und seiner Aktionäre und der spanischen und kanarischen Arbeiter. Ob der Konzern für die 660.000 und 60 Hektar bezahlt hatte und wenn ja, wie viel? Kein Kommentar. 50% der Anteile hatte man an ausländische Partner weiterverkauft, den deutschen Energiekonzern RWE und den Australier Woodside. Man schätzte, dass das Unternehmen mit diesem Deal zwischen 500 und 1000 Millionen Euro kassiert hatte. Kosten dürfte es zu diesem Zeitpunkt noch keine gehabt haben. In España se está en una fase de invitar a las empresas a que con dinero privado investiguen con qué recursos cuenta el Estado. In Spanien befindet man sich gerade in einer Phase, in der man die Unternehmen einlädt, damit sie mit ihrem privaten Geld erforschen, über welche Ressourcen der Staat überhaupt verfügt. Der Ölkonzern wollte wissen, wie sehen die Gesteinsschichten da unten aus? Ist es Erdöl oder Erdgas? Taugen die Kohlewasserstoffe etwas? Und wie viel ist da? Und genau das machen Repsol und seine deutschen und australischen Partner. Sie investieren Geld, um herauszufinden, ob da was ist oder nicht. Y entonces es lo que ha hecho Repsol con unos socios alemanes y unos socios australianos, poner dinero suyo para ver si hay o no hay. RWE schrieb in Deutschland rote Zahlen. Mitarbeiter wurden entlassen wegen der Energiewende. Und für die 20% Anteile am Bohrvorhaben vor den Kanaren suchte man Käufer. Wenn ein Staat keine Anreize schafft, wird kein Unternehmen derartige finanzielle Risiken eingehen, sagen sie in der Konzernzentrale. Immerhin handelt es sich hier um ein langfristiges Vorhaben. 2001 hat man damit begonnen. Den ersten Tropfen Öl wird man wahrscheinlich 2025 sehen. Mit welchen Größenordnungen man rechnet? Man geht von 100 bis 150.000 Barrel täglich aus, falls sich die Hypothesen bestätigen lassen. Über welchen Zeitraum? Mindestens 20 bis 30 Jahre lang. Unternehmen verdienten damals das meiste Geld mit Spekulationen an der Börse, nicht mit langfristigen Investitionen. Um attraktiv zu sein, müssten die Inseln ihr Haus schon herrichten und die Leute willkommen heißen. Das ist doch ganz normal, sagt der Kommunikationsdirektor von Repsol auch noch. Riecht das dir der Hals an Schwell, frisst du unverschämter Gast. Friss, friss, friss, friss, frisst das dir der Hals an Schwell, frisst du unverschämter Gast, frisst du unverschämter Gast. Auf den Inseln sah man die Sache anders. Ein bunter Haufen hatte sich da zusammengerauft. Die kanarische Regierung und die Regierungen von Lanzarote und Fuerteventura, eine Art kanarische CSU, kämpften zusammen mit einheimischen Umweltaktivisten, dem WWF, der César Manrique Stiftung, der spanischen Partei der Postkommunisten und den Leuten vor Ort gegen den Erdölkonzern und die Regierung in Madrid. Wir müssen die Folgen unserer Schritte auf der Erde bedenken. Wir sollten auch nicht vergessen, dass wir Vulkaninseln sind. Weil die Geschwindigkeit unten in bestimmten Zonen ist so groß wie alle Flüsse der Welt zusammen. Denkt an den letzten Taifun auf den Philippinen oder den Hurrikan, der bis nach New York kam. Die Naturkatastrophen werden immer virulenter. Das ist eine ganz andere Gefährlichkeit meines Erachtens. Auch wenn das die Strömung Richtung Kap Verden und runtergeht und hinten um die Ecke und nicht erstmal nach Europa. Viele Leute denken nur ans Öl. Aber die Höhle, wo das Öl war, die ist dann leer gepumpt. Und dann gibt's diese komischen Erdbeben. Wir beeinflussen die Erde doch. Die verändert sich nicht einfach so, sondern weil wir auf sie einschlagen. Die Regierung von Fuerteventura hatte 2012 Klage gegen die Genehmigung von Probebohrungen vor dem obersten Gerichtshof Spaniens eingereicht. Die Richter hatten die Lizenz wegen fehlender Umwelt- und Notfallpläne 2004 schon einmal kassiert. 2001 hatte die damalige spanische Regierung der rechtskonservativen Volkspartei Partido Popular sie dem Konzern zum ersten Mal erteilt. Dieselbe Partei, die das Land seit 2011 wieder regiert und als eine ihrer ersten Amtshandlungen die Bohrgenehmigung neu durchgewunken hatte. Entonces el gobierno en el año 2003-2004, creo recordar, además de por obligación, por sentencia judicial, der Inselpräsident von Lanzarote adquirió el compromiso con Canarias y con los canarios y con las instituciones canarias de no retomar esas prospecciones en tanto en cuanto no hubiera consenso con las administraciones locales. Y no lo ha habido. Die Zentralregierung hat sich 2004 aufgrund eines gerichtlichen Urteils verpflichtet, diese Probebohrung nicht wieder aufzunehmen, solange es keine Übereinkunft mit den Kanarischen Inseln, der kanarischen Bevölkerung und den kanarischen Institutionen gibt. Bisher hat es keine Übereinkunft gegeben. Y se ha borrado esa cláusula en el permiso que se dio en marzo de 2012. Se ha borrado intencionadamente. Der Pressesprecher der Regierung von Fuerteventura. Entonces, queremos que se respete la voluntad democrática. Estamos en democracia. Entonces, entendemos que hay debilidades administrativas, debilidades científicas por el valor ambiental y debilidades democráticas. Y eso es lo que estamos denunciando. Entonces nos obligan, nosotros somos pequeñas administraciones, nos obligan a entrar en una batalla legal y de tribunales que es interminable. Y en los que, claro, ellos tienen mucho poder. In der neuen Bohrlizenz vom März 2012 wurde nun aber genau dieser Paragraph gestrichen. Wir wollen aber, dass der demokratische Wille respektiert wird. Wir leben doch in einer Demokratie. Dieses Bohrvorhaben hat verwaltungstechnische Mängel. Es hat wissenschaftliche Mängel, was die Umwelt betrifft. Es hat demokratische Mängel. Und deshalb klagen wir. Wir sind kleine Verwaltungen und sie zwingen uns, einen Rechtsstreit zu beginnen, vor Gericht zu gehen, dahin, wo sie über sehr viel Macht verfügen. 8 Jahre lang hatte die Bohrgenehmigung auf Eis gelegen, während die Sozialisten das Land regierten. Als die Volkspartei wieder an die Macht gekommen war, wurden blitzschnell neue Fakten geschaffen. Wohl auch, weil die EU-Kommission kurz nach der Ölkatastrophe der Deepwater Horizon 2010 im Golf von Mexiko angekündigt hatte, strenge Sicherheitsvorschriften für Offshore-Erdöl- und Erdgasaktivitäten einzuführen. Auch sollten endlich die Konzerne selbst für die Folgeschäden an Gewässern und Tierwelt zahlen. Am Ende war wieder nichts geschehen. Statt einer verpflichtenden EU-Verordnung bloß eine Richtlinie. Der Wettlauf um die Rohstoffe aus der Tiefsee war nicht mehr aufzuhalten gewesen. Auf einer Finca im Landesinneren von Lanzarote, mitten in einer unwirklichen Vulkangerölllandschaft, lebt Pedro Hernandez. Umweltaktivist, Historiker und Geograf, Dozent an der Uni. Kanarische Schweine stehen herum, Pferde, ein Esel. Er baut hier Weißwein an, ein Mann um die 50. Zusammen mit seiner Freundin Elena Solis, einer spanischen Juristin, die zwischen London und Lanzarote pendelt, wirbelt er gegen das Bohrvorhaben. Elena hat Kontakte zu Universitäten auf der ganzen Welt hergestellt. Man braucht wissenschaftliche Expertisen für die gerichtliche Auseinandersetzung. Pedro agiert vor allem vor Ort, berät die Regierung von Fuerteventura, hat die Sache auch schon mal im Europäischen Parlament vorgetragen. Von Einmischung hielt man dort nicht viel, das berühmt-berüchtigte Demokratiedefizit. Die kanarischen Beschwerdeführer, Pedro war nicht der Einzige, wurden an Spanien zurückverwiesen, obwohl die Sache drängte. Obwohl es um die Zukunft ging, obwohl von Kipppunkten die Rede war. Vamos a ver, la actividad petrolera son prospecciones sísmicas, que es una técnica muy agresiva y dañina ya para el medio. Ein Erdölvorhaben. Das sind zunächst einmal seismische Untersuchungen. Und das ist eine sehr aggressive, umweltschädigende Technik, sagt Pedro. Mit lärmenden Luftdruckkanonen schoss man akustische Signale ins Meer. An den Schallwellen konnte man sehen, was und wie viel da unten lagerte. 30 verschiedene Arten von Walen und Delfinen hatten sich in den kanarischen Gewässern getummelt. Ein Jammer, sie im Lärm ertrinken zu lassen. Delphinus delphis. Tursiops truncatus. Steno brendanensis. Orcinus orca. Pseudorca crassidens. Balinoptera musculus. Balinoptera acutorostrata. Eubalaena glacialis. Mesoplodon mirus. Kogia breviceps. Siphius cavirostris. Mein Kanarin ist tot. Luego la otra técnica dentro de la actividad de las prospecciones petrolíferas es la perforación de pozos. Zu Erdölaktivitäten gehören aber auch Bohrungen, mit denen die Qualität ermittelt wird. Das kann man sich wie eine Biopsie am menschlichen Körper vorstellen. Und genau das wollen diese Herren von Repsol jetzt machen. Pinchar, anstechen. Einmal angestochen, würde man das Loch nie wieder schließen, zumal wenn es kommerziell wertvoll ist. Danach steht eine weitere seismische Untersuchung an, mit der die vorhandenen Mengen ermittelt würden. Nun handelt es sich bei den Kanaren aber um ein Gebiet, das erdbebengefährdet und vulkanisch aktiv ist. Eine der letzten Hypothesen geht davon aus, dass es hier eine große Magmablase gibt. Also keine einzelnen Blasen, für jede Insel eine, sondern eine einzige große Blase. Es wäre tollkühn, hier zu bohren. Es könnte zu Erdbeben und vulkanischer Aktivität kommen. Außerdem werden auf Lanzarote und Fuerteventura unmittelbar vor den Küsten bereits Wassertiefen von 800 bis 1500 Meter erreicht. Ab 800 Meter hat man es mit Tiefseebohrungen zu tun. Diese Herren von Repsol verkaufen die Sache aber als Exploration, als Erkundung, Probebohrung. Das sind Euphemismen, sagt Pedro. Außerdem leugnen sie, dass die Erdölindustrie eine Bohrung, also ein Bohrloch ab einer Tiefe von 800 Metern, nicht unter Kontrolle hat. Der Deepwater Horizon-Unfall. Mit 1 Million Tonnen ausströmendem Öl die damals größte Umweltkatastrophe. Der britische Ölkonzern BP hatte mit der Deepwater Horizon-Explorationsbohrplattform einen neuen Rekord setzen wollen. In 1250 Meter Wassertiefe wurde 10.685 Meter tief gebohrt. Über Sicherheitsvorschriften hatte man sich hinweggesetzt, zu teuer. Die amerikanische Kontrollbehörde hatte die Sache abgenickt. Im Gegenzug die ein oder andere Sex- und Drogenparty. So war das damals. Staat und Wirtschaft hautnah. Im Golf von Mexiko ist am Ende einer Bohrung ein frisch versiegeltes Bohrloch explodiert. Die Industrie hat die Ventile nicht im Griff. Die vor den Kanaren geplante Aktivität ist im Grunde genommen die gleiche. Im Golf von Mexiko waren es Wassertiefen von 1500, 1600 Metern. Hier hat man es mit 1500 Metern zu tun. Und bei einer der Bohrungen soll 6800 Meter tief gegangen werden. Es könnte genau das Gleiche passieren und zu einer Riesenölpest kommen. Das Problem ist nämlich, dass man bei den tief unten herrschenden Druck- und Temperaturverhältnissen die Eruption nicht unter Kontrolle hat. Wir haben kein Wasser, wir holen es aus dem Meer. Und wenn sie es vertido, in dem gleichen Moment, als es vertido wird, käme es zu einer Verunreinigung, dann müsste man sofort die Wasserentsalzungsanlagen schließen. Werden dann von heute auf morgen kein Wasser mehr? Das wäre eine Notsituation. Die müssten dann wie früher Schiffe mit Wasser schicken. Stellt euch das bloß einmal vor. Touristen im Hotel ohne Wasser eine ganze Woche. Ellos dicen, es un deber explotar nuestros recursos naturales. Yo digo también que es un derecho. Sie sagen, wir haben die Pflicht, unsere natürlichen Rohstoffe auszubeuten. Ich sage, wir haben das Recht, unsere natürlichen Rohstoffe zu schützen. Nicht nur Gas und Öl sind Ressourcen. Auch Biodiversität, Naturschutzgebiete, Landschaften, Landwirtschaft, Fischerei, sogar die Wasserentsalzung ist eine enorm wichtige natürliche Ressource. Weil es ist einfach kackfrech und dreist. Das ist so, als wenn du ein Apartment mietest. Jedes Jahr immer das Gleiche im Apartment mietest und plötzlich machst du dir doch mal Fenster zu und du hast keinen Meerblick mehr. Die Sache drängte. Es ging um die Zukunft. Und auf einmal fanden sich die unterschiedlichsten Leute zusammen. Alte Insulaner, die noch die Erinnerung an die Unterentwicklung im Kopf hatten, als es noch keine Wasserentsalzungsanlagen und keinen Tourismus gegeben hatte. Immobilienbesitzer, die um die Entwertung ihres Eigentums bangten. Naturschützer, die glaubten, dass an der Biodiversität die Zukunft der Menschheit hängt. Aktivisten, die für ein alternatives Energiemodell kämpften. Leute, die vom Tourismus lebten und Angst um ihre Jobs hatten. Es ist streng verboten, Nutzlosskrankheitsflächen, Kerbosion der Geldstücke, kann im Lebensgefühl, wenn die doppelten Polen vulkan. It is extremely forbidden to throw coins into the lagoon. Corrosion from the coins can endanger the life of the creeps of this volcanic tube. Munidopsis polymorpha, one of the world's unique species. Please help us to preserve them. Es kam viel schlimmer. Mein Galerin ist tot. In welcher Tiefe gebohrt werden soll? Y a qué profundidades se realizarán las perforaciones? Ahí también hay números, digamos, controversiales. Es kursierten widersprüchliche Zahlen. Lo único que es seguro es que el primer sondeo está previsto a una profundidad total de unos 3.500 metros. Eso es una profundidad totalmente estándar, habitual en el sector. Otro ejemplo, en aguas de Brasil, los sondeos se están haciendo a 6.000 a 7.000 metros de profundidad. En el Golfo de México estadounidense, incluso a mayores profundidades. Son profundidades, en el caso de Canarias, estándar totalmente. Das Einzige, was sicher ist, sagt der Kommunikationsdirektor, ist, dass die erste vorgesehene Bohrung eine Tiefe von 3.500 Metern erreichen wird. Das ist absoluter Branchenstandard. Anderswo, in Brasilien zum Beispiel, bohrt man in 6.000, 7.000 Metern Tiefe. Im Golf von Mexiko geht man noch tiefer. Und die zweite Bohrung? Lo más probable es que sea la misma profundidad, pero lo que la empresa no quiere es cerrarse puertas. Es decir, si el primer sondeo es negativo, la empresa quiere dejar abierta la posibilidad de sondear y ir a unos estratos inferiores, porque cada sondeo exploratorio supone unas inversiones muy importantes. Por tanto, lo que en esta fase del proyecto no se quiere descartar es la posibilidad de hacerlo. Eso no significa que se vaya a hacer. Am wahrscheinlichsten ist, dass es sich um die gleiche Tiefe handeln wird. Aber das Unternehmen will sich nicht vorab Türen verschließen. Wenn die erste Aufschlussbohrung negativ ausfällt, dann will man sich schon die Möglichkeit offen halten, in tiefere Schichten vorzudringen. Jede Probebohrung bedeutet schließlich eine große Investition. Und deshalb kann man das in dieser Phase des Vorhabens nicht ausschließen. Aber das bedeutet ja noch nicht, dass man es auch machen wird. Dass dich der Vogel zerkratze, zerriss und dir den Magen und Därme zerbiss, bis du ihn gespien hast. Friss und Berste auf der Stelle, friss, friss. Auch wie viele Bohrungen das Unternehmen plante, war unklar. Waren in der ersten Bohrgenehmigung überhaupt nur maximal 2 Aufschlussbohrungen erlaubt gewesen, waren daraus in der zweiten mindestens 2 geworden. Es como decir, puedo hacer una casa de un piso o de al menos un piso. No tiene nada que ver. Der Pressesprecher der Regierung von Fuerteventura. Das ist so, wie wenn man sagen würde, Sie können hier ein Haus mit einer Wohnung bauen. Oder mit mindestens einer Wohnung. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Beim zweiten Anlauf zwecks Bohrgenehmigung hatte der Konzern immerhin einen Umweltmaßnahmenplan mit eingereicht. Nicht allerdings die Umweltverträglichkeitsprüfung, die bei einem Vorhaben dieser Größe Voraussetzung war. Und man hatte auch den Verdacht, dass es sich bei dem Umweltmaßnahmenplan bloß um ein Dokument handelte, das Repsol schon in anderen Genehmigungsverfahren eingereicht hatte. In der neuen Rechtssache am obersten Gerichtshof wurde also darum gebeten, dass das Gericht sich ans Industrieministerium wenden möge, um andere Repsol-Lizenzierungsverfahren in Malaga, Almeria, im Kantabrischen Meer als Vergleichsunterlagen zur Verfügung zu haben, sagt Pedro, der Umweltaktivist. Das Ministerium weigerte sich zunächst, diese Unterlagen auszuhändigen. Aber im September 2013 hat der oberste Gerichtshof dem Ministerium ein Ultimatum gestellt. Das Kuriose ist, es sind tatsächlich die gleichen Dokumente. Sie sind einfach kopiert worden. Es gibt also gar keine ortsspezifischen Umweltmaßnahmen für die Kanaren. Das ist organisierte Stümperei. Zuständig für die Explorationsgenehmigungen war das Ministerium für Industrie, Energie und Tourismus. Einen Interviewtermin zu bekommen war ausgeschlossen. Nur der Minister höchstpersönlich, José Manuel Soria, könne Erklärungen zum Bohrvorhaben vor den Kanaren abgeben, hieß es seitens der Pressestelle. Man bedauere, dass er keine Zeit habe. Für mich sind das Faschos. Man erlebt das hier als Angriff auf die Demokratie, als Rechtsverletzung. Wir können nicht einmal mehr gegen die Regierung in Madrid demonstrieren, wegen all der neuen Strafen. Sprechen tut nur, wer die Macht hat. Und uns, die wir keine Macht haben, kann man treten. Wie Kakerlaken. Der Minister Soria wird von vielen Leuten auf den Inseln mehr gehasst als der Ölkonzern, weil er Kanare ist und er seine Landsleute verrät. Cómo traiciona, es la sensación, ¿no? Cómo estás traicionando a tus paisanos. Increíble, ciertamente, que haya. Ungeheuerlich. Ein Minister, der die Rechte eines multinationalen Konzerns verteidigt. Repsol ist damals ein börsennotierter Erdölkonzern mit Sitz in Madrid. Ursprünglich war er ein spanischer Staatsbetrieb gewesen, der privatisiert wurde, als das überall das Normalste auf der Welt war. Mit genauen Angaben zu den Eigentumsverhältnissen hielt man sich in der Konzernzentrale zurück. Aber was wir gerne unterstreichen, dass es zwischen 400.000 und 500.000 kleine Aktionäre gibt, die größtenteils Spanier sind, sagt der eine. Und von den 60% Free Float sind etwas weniger als die Hälfte in spanischer Hand, sagt der andere. Den Ton geben aber ohnehin die großen Gesellschafter an, La Caixa und Sacyr. La Caixa, eine katalanische Sparkasse, die 9-10% der Aktien hielt, und Sacyr, ein spanischer Bau- und Immobilienkonzern, war ebenfalls mit einem Anteil von 9-10% beteiligt. Wer die Free-Float-Aktionäre sind? Von namenlosen internationalen Fondsgesellschaften war die Rede. Ob man das irgendwo einsehen kann? Auf der Webseite Repsol.com, sagen sie unisono. Der wird aber nicht spezifiziert. Doch, doch, er glaubt schon. USA und Europa, sagt der Subkommunikationsdirektor. Ich werde nachschauen. Wir werden die Daten besorgen. Am Ende kam eine E-Mail mit der Mitteilung, dass eine genaue Aufschlüsselung der Daten nicht möglich wäre, weil es sich um eine nicht öffentliche Information handelte. A mí dudar de que una empresa que tiene su sede en Madrid, que tiene 17.000 trabajadores en España, cuyo equipo directivo es prácticamente íntegramente español. Bei Repsol handelt es sich um ein spanisches Unternehmen. Ein Unternehmen, das seine Konzernzentrale in Madrid hat, 17.000 Angestellte in Spanien, dessen Präsidium ganz und gar spanisch ist, das 5 Industriekomplexe in Spanien hat und 3.600 Tankstellen betreibt. Me parece que es poner en duda cuestiones objetivamente muy claras. Es una multinacional, lo único que tiene la sede social en Madrid, nada más. Repsol ist ein multinationaler Konzern, sagt Pedro, der Umweltaktivist. Einzig und allein die Konzernzentrale befindet sich in Madrid. Und es gibt einige spanische Minister, die profitieren. Repsol agiert als mächtige Lobby in der spanischen Regierung. Pedro zählt verschiedene Leute auf, die mal in Ministerien saßen, dann wieder bei Repsol. Und die Entscheidungen, das kanarische Explorationsprojekt betreffend, pro Repsol beeinflusst hätten. Minister Soria am kanarischen Rundfunk. Ich denke, es wäre die beste Nachricht des Jahres 2013, wenn sich bestätigen ließe, dass es Öl oder Gas oder gleich beides gibt. In anderen Statements sagt er, dass das überhaupt das Allerbeste im Kampf gegen die Armut der kanarischen Bevölkerung wäre. Spanien hatte sich in den Jahren der sozialistischen Regierung zu einem Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien gemacht. Aber der Minister Soria setzte andere Prioritäten. Er ließ 1,5 Millionen Hektar Meeresgebiete für Offshore-Aktivitäten freigeben. Er ließ die Laufzeit der Atomkraftwerke verlängern. Er ließ den Ausbau der Erneuerbaren stoppen. Europäische Richtlinien, Verordnungen, nationale Gesetze, internationale Vereinbarungen, Bürgerbeteiligungsverfahren. Firlefanz angesichts von Riesenschätzen unter dem Meer. Der Wettlauf um die Rohstoffe aus der Tiefsee war nicht mehr aufzuhalten gewesen. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie, Richtlinie zur Sicherheit von Offshore-Erdöl- und Erdgasaktivitäten, Umweltverträglichkeitsprüfung, Meeresschutzgebiete. Man soll jetzt 20% Steuern oder so viel Steuern auf Solarenergie zahlen, wieder an den gleichen Industrieminister. Jede der Kanareninseln könnte 7-mal die Energiemenge herstellen, die sie selber verbrauchen. Die Kanaren haben unbegrenzte natürliche Ressourcen. Wind, Sonne, Gezeitenenergie. Wir haben genug Wind und Sonne für uns selber und zum Weiterverschenken. Sogar Sonne und Wind wollen sie jetzt privatisieren. Warum genehmigt man keine freie Energie? Die Politiker laufen dem schnellen Geld hinterher. Und das ist schon immer Erdöl gewesen. Die wollen sich den Kopf doch nicht zerbrechen. Das Biosphärenreservat ist oft aus Marketinggründen genutzt worden. Für die Politiker ist das eine schöne Postkarte. Aber daran gehalten haben sie sich nicht. Lieber haben sie gleich den Geldsack gegriffen. Da war die Krise. Immobilienkrise, Bankenkrise, Weltfinanzkrise, Wirtschaftskrise, Staatsschuldenkrise, Eurokrise, globale Krise, ökologische Krise, demografische Krise, Demokratiekrise, globale Umweltkrise, soziale Krise, epochale Krise, Dauerkrise. Deshalb könnte die große Investition, die ein derartiges Unternehmen bedeutet, in einer Wirtschaft wie der kanarischen mit einer Arbeitslosigkeit von 33%, große Chancen beinhalten. Große Chancen. Wiederholt der Kommunikationsdirektor noch einmal. Ob er quantifizieren könnte, wie viele Arbeitsplätze auf den Kanaren entstehen würden? Es könnten zwischen 3.000 und 5.000 Arbeitsmöglichkeiten entstehen. Von Arbeitsplätzen hat man nie gesprochen, sondern von Arbeitsmöglichkeiten. Repsol schwebte eine Art kanarisches Subunternehmertum vor. Keine regulären Arbeitsplätze, Minijobs. Es war Krise. Die Arbeitslosigkeit explodiert, die Löhne auf ein Minimum reduziert, das letzte Staatseigentum privatisiert, die Ressourcen verschenkt, der Sozialstaat geplündert, zugunsten von globalen Unternehmen, Geldhäusern, Vermögenden. Armut hatte sich ausgebreitet, vor allem im Süden Europas. Wer konnte, war ausgewandert. Dass dich der Vogel zerkratze, zerrieße und dir den Magen und Därme zerwiese, bis du ihn gespielt hast, friss, friss. Besetzungen von Plätzen waren damals normal. In Spanien belagerten Demonstranten auch die Häuser von Entscheidern aus Wirtschaft und Politik. Auf den Kanaren das Hotel, in dem der für das Bohrvorhaben zuständige Minister seine Sommerferien verbrachte, bis die Regierung das Demonstrationsrecht einschränkte. Nur 5% der geförderten Menge an Erdöl oder Erdgas gingen damals an den spanischen Staat. Die Kanarischen Inseln, eine Art Bundesland, hätten allerdings auch von diesen 5% nichts gehabt. Die Gewässer waren spanisches Hoheitsgebiet. Worin hätte der Gewinn für Spanien und die Kanarischen Inseln liegen können? Was sagte man in der Konzernzentrale? Se ahorrarían mucho dinero en importaciones. Si España es el país de Europa con más dependencia de hidrocarburos. Spanien würde sich eine Menge Geld für den Import von fossilen Brennstoffen sparen. Zumal es das europäische Land mit der größten Abhängigkeit von Brennstoffimporten ist. Repsol tiene dentro de su argumentario. Repsol und der Minister Soria benutzen dieses Argument, dass die Abhängigkeit Spaniens vom Erdöl reduziert wird, sagt Pedro. Aber sie unterschlagen hier etwas. Was in Spanien nämlich vorliegt, ist ein Überhang an Raffineriekapazitäten. Es wurden im Verhältnis zu den Konsumkapazitäten im Land viel zu viele Erdölraffinerien gebaut. Und jetzt wird also Erdöl importiert, um es in Spanien zu raffinieren. Und dieser Import wird dann als Abhängigkeit Spaniens vom Erdöl gerechnet. Dabei ist der Konsum fossiler Brennstoffe aus zwei Gründen in der letzten Zeit deutlich gesunken. Einmal, weil inzwischen viel erneuerbare Energie in die Netze eingespeist wird. Und zum anderen wegen der Wirtschafts- und Finanzkrise seit 2008. Der Anstieg der Importe, von dem Sie reden, ist also einer Berechnungsweise geschuldet, die zwischen Abhängigkeit im Energiebereich und Erdölimporten zu Raffineriezwecken nicht unterscheidet. Womit man es aber in Wirklichkeit zu tun hat, ist eine Überproduktion im Raffineriesektor. Die Leute, die auf solchen Plattformen arbeiten, sind hochgradig spezialisiert und sie werden von außerhalb kommen. Noch so ein Märchen, das von den Arbeitsplätzen, die entstehen. Das ist doch bloß was für eine Handvoll von Spezialisten. Und dennoch sieht es ganz danach aus, als ob wir jetzt alle verhungern würden, wenn diese Plattformen nicht kämen. 75% des Bruttoinlandsprodukts von Lanzarote und Fuerteventura stammen aus der touristischen Ökonomie. 4 Millionen Besucher pro Jahr auf Lanzarote und Fuerteventura und mehr als 30.000 direkte Arbeitsplätze. Indirekt sind es noch viel mehr. Warum setzen wir nicht endlich einmal auf eine intelligente Sache? Was sagt man in der Konzernzentrale? Es gibt unterschiedliche Typen von Erdöl. Der Subkommunikationsdirektor setzt zu einer Erklärung an. Teurere, die leichter sind, und schwerere, schwefelhaltige, die billiger sind. Ich, Repsol, sagt er, verkaufe das hochqualitative Öl, weil ich in meinen Raffinerien ein Öl schlechterer Qualität verarbeiten kann. Ich, das Unternehmen, verkaufe also das teure Öl und kaufe billiges ein, das ich dann raffiniere. Das Endprodukt ist das gleiche. Und ich, das Unternehmen, verdiene auf diese Weise mein Geld. Für einen Staat gilt das genauso. Denn was ein Staat am Ende berechnet, ist der Nettoeffekt. Wenn Spanien also auf den Kanaren 100.000 Barrel fördert, die alle im Ausland verkauft werden, und dafür anderes Öl einkauft, dann ist der Nettoeffekt gleich null. Dann schmeißt er Spanien und das Unternehmen durcheinander und am Ende weiß man vor lauter Spanien, Repsol, ich und du nicht mehr, um wessen Interessen es eigentlich geht. Das Beste, was Spanien passieren könnte, wäre, dass das Öl vor den Kanaren hochwertiges Öl wäre. Spanien könnte es dann teurer verkaufen. Dann hättest du, sagt er, nicht nur den Gewinn von 100.000 Barrel, sondern du hättest 100.000 Barrel, die 10 wert sind, die ich dann für 8 kaufen kann. Übersetzt hieß das, würde Öl gefördert, verdiente daran selbstverständlich der Mineralölkonzern bzw. dessen internationale Aktionäre. Und die Handelsbilanz Spaniens, das Verhältnis von Import und Export, würde sich dadurch auch verbessern. In der damaligen Staatsschuldenkrise ließ sich das als gute Nachricht verkaufen, da Spanien wieder bessere Ratings erhalten würde und sich auf den internationalen Finanzmärkten billiger Geld leihen könnte. Nur die Leute, egal ob Festlandspanier oder Kanaren, hätten davon nichts. Die Kanaren gefährdeten sogar ihr Wirtschaftsmodell, das Geschäft mit den Urlaubern, von dem die allermeisten lebten. Der Tourismus war zwar auch kein Heilsbringer, das große Geld griffen internationale Touristikkonzerne ab und ökologisch war er fragwürdig, aber man hätte ihn regulieren und nachhaltiger gestalten können. Die Sache drängte. Bloß, der Kapitalismus machte weiter. Es ist streng verboten, Münzen ins Wasser zu werfen. Die Korrosion der Geldstücke ist lebensgefährlich für den Fischen durch den Kanton. Queda terminantemente prohibido tirar monedas al lago. La corrosión de las monedas puede dañar la vida de los cangrejos que habitan en este tubo volcánico. Munidopsis polimorfa, especie única en el mundo. Por favor, ayúdenos a preservarlos. Es kam viel schlimmer. Wo sie uns schon so viel Zerstörung gebracht haben, um den Tourismus hierher zu bringen. Der Tourismus ist alles. Er hat uns aus der Armut geholt. Die sollen uns jetzt nicht mit Plattformen kommen und das Meer mit Öl versauen und unsere einzige Industrie kaputt machen. Der Tourist schaut sich gerne naturbelassene Sachen an. Es ist eine cosa que se agota. Wo Öl doch eine Sache ist, die sich erschöpft. Der Tourismus an sich ist nicht zerstörerisch. Es hängt davon ab, wie man ihn entwickelt. Ich finde es eine Unverschämtheit dem Urlauber gegenüber, der womöglich gar nicht auch informiert ist und dann hier hinkommt und kriegt dann Grausen. Porque para qué queremos mucho turismo, si lo que no. Wozu wollen wir massenhaft Tourismus, wenn er nicht nachhaltig ist? Wo wir doch das Wasser produzieren müssen und gar nicht wissen, wohin mit dem ganzen Müll. Welche Leute würden da schon kommen wollen? Am Strände voller Öl. Mit einer Plattform vor der Nase, die den ganzen Tag summ, summ, summ macht, kannst du aufhören zu träumen. Der Tourismus, von dem wir hier leben, ginge in ein anderes Land. Das hieße Türen zu und Evakuierung. Lasst uns alle verschwinden, aber wo sollten wir hin? Im August 2013 präsentierte Repsol dem spanischen Umweltministerium die Umweltverträglichkeitsprüfung, die schon vor Erteilung der Bohrlizenz hätte vorliegen müssen. Die Öffentlichkeit hatte 45 Tage Zeit, sich mit Stellungnahmen und Gutachten zu melden. Es waren Sommerferien. Pleasure to offer brief testimony to the European Parliament on the proposed Canary Island deepwater drilling project. My name is Richard Steiner. I'm in Anchorage, Alaska. Ein renommierter Wissenschaftler aus Alaska, Richard Steiner, Fachmann für Risikoprävention bei Tiefseebohrungen, war einer der vielen Gutachter der Umweltverträglichkeitsstudie. Er war einem Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments per Skype zugeschaltet. Die Regierung von Fuerteventura hatte ihn beauftragt, sich die Risikopräventions- und Blowout-Kontrollmaßnahmen von Repsol anzuschauen und auch den Notfallplan für den Fall eines Ölaustritts. Repsol unterschätzt systematisch das Risiko und überschätzt seine eigenen Möglichkeiten, Maßnahmen zu ergreifen, sagt er. Ein Notfallplan zur Blowout-Bekämpfung, wie er in den USA verlangt wird, ist nicht vorhanden. Es ging um die Zukunft. Von planetarischen Grenzen war die Rede. Von Kipppunkten. Die Gewässer zwischen Lanzarote und Fuerteventura und der marokkanischen Küste zählten zu den reichsten Fanggründen weltweit. Scomba japonicus, Tunus obesus, Trachorus pictoratus, Sardina pilchardus, Engraulis, Encrasicolus, Bellone, Bellone gracilis, Mulus somuletus, Diplodus vulgaris, Sparisoma cretense, Perna, Perna. Oh weh, oh weh, mein Kanarin ist tot. Of course, Repsol is a global company with operations in more than 30 countries, including the United States, including here in Alaska. The company is well aware of and must comply with the safety requirements for offshore. Repsol ist ein globaler Konzern. Er ist in mehr als 30 Ländern operativ tätig, auch in den USA und hier in Alaska, sagt der Wissenschaftler. Der Konzern kennt also die Anforderungen an Offshore-Bohrungen andernorts. Vor allem die neuen Sicherheitsvorschriften, die in den USA nach dem Deepwater Horizon-Unfall eingeführt worden sind. Für das kanarische Tiefseebohrvorhaben sind aber weniger strenge Sicherheitsvorkehrungen vorgesehen. Das ist ein unzulässiger doppelter Maßstab. Wir haben es mit globalen Industrien zu tun. Es gibt also keine Entschuldigung dafür, in einer Gegend niedrigere Standards anzusetzen als in einer anderen. Zumal einige der Bohrlöcher, die Repsol auf den Kanaren vorschlägt, tiefer wären als das Bohrloch im Macondo-Feld im Golf von Mexiko, das den Deepwater Horizon-Unfall verursacht hat. Auch die anderen Gutachter kamen zu dem Schluss, dass die Umweltverträglichkeitsstudie von Repsol voller Mängel, Auslassungen und Verletzungen internationaler, europäischer und spanischer Gesetze, Richtlinien und Vereinbarungen war. Hola, Juan Ramón. Auf Initiative der Regierung von Lanzarote und in enger Zusammenarbeit mit der kanarischen Regionalregierung wurde aus öffentlichen Mitteln finanziert die Oficina de Acción Global gegründet. Ein Büro, das vor allem an einer medialen Kampagne arbeitete, um im In- und Ausland gegen den Mineralölkonzern und die Regierung zu mobilisieren. Selbst das öffentliche chinesische Fernsehen war schon da, so Ezequiel Navio, der Büroleiter, ein wuchtig auftretender Marketingmensch. Sofort appellierte er an die deutsche Kanzlerin, die wiederholt ihren Urlaub auf Gomera verbracht hatte. Sie möge bitteschön intervenieren. An der Umweltverträglichkeitsstudie ließ er kein gutes Haar. Entonces, oiga, mire, presénteme otra cosa, porque esto no me vale. Usted está defendiendo sus intereses, pero está amenazando los nuestros y además tampoco nos da ninguna garantía. Legen Sie mir was anderes vor. Das hier reicht auf keinen Fall, sagt er. Sie verteidigen doch bloß Ihre Interessen und bedrohen die unseren. Außerdem sagen Sie uns nicht, was wir im Falle eines Problems tun können. Und diese Industrien erzeugen in der Wirklichkeit Probleme. Die Umweltverträglichkeitsstudie ist voller Mängel. Obzwar sie in großen Teilen schon an das Szenarium der Inseln mit ihren großen Tiefen angepasst ist, ist auch wahr, dass Repsol nicht von Anfang an ortsspezifische Informationen geliefert hat. Im Gegenteil, in der Rechtssache, dem gegenwärtigen Verfahren am obersten Gerichtshof gegen Repsol, sind Informationen aus dem Jahr 2004 aufgetaucht, die verheimlicht wurden und erst 2013 öffentlich geworden sind. Was für Informationen das sind? Informationen über die exakten Bohrtiefen und die Orte der Bohrlöcher. Man hatte uns gesagt, es würde sich nicht um große Tiefen handeln. Und jetzt stellen wir fest, dass sie in Wirklichkeit viel tiefer bohren wollen. Nos habían dicho que las profundidades iban a ser a cotas bajas. Die erzählen uns also eine Sache, machen wollen sie aber eine andere. Würden hier die Küsten zerstört, wäre das eine humanitäre Katastrophe. Denn wir haben keine Alternative zum Tourismus. Warum also sollten wir ein Riesenrisiko mit katastrophalen Folgen akzeptieren, von dem einzig und allein ein privates Unternehmen profitiert? Im Mai 2014 nickte das Umweltministerium die Umweltverträglichkeitsprüfung ab. Oh weh, mein Kanarin ist tot. Die Sache drängte. Es ging um die Zukunft. Von planetarischen Grenzen war die Rede. Von Kipppunkten. Vom Ende der Artenvielfalt. Vom drohenden Ausfall lebenswichtiger Ökosystemdienstleistungen. Wasser, Klima, Nahrung. Bloß, der Kapitalismus machte weiter. Sein Schmiermittel, Öl, das immer knapper geworden war. Doch unter dem Meer gab es noch Reichtümer. Vamos, en guerra. Estamos en guerra, Bárbara. Wir befinden uns im Krieg, sagt er noch. Und wenn es notwendig sein sollte, die Plattformen anzugreifen, werden wir das auch tun. Der Krieg hört erst auf, wenn sie von hier verschwunden sind. Und ich glaube, das ist ein Spiel wirklich mit dem Feuer diesmal. Es gibt eine Menge internationaler und europäischer Abkommen, die die 19.550 Fauna- und Flora-Arten auf den Kanarischen Inseln schützen, von denen fast 5.000 endemisch sind. Warum hat man uns im Stich gelassen? Die werden dir die neuen Monster da in Reihe aufstellen, die den Horizont verdecken und dir die Freiheit des Meerblicks wegnehmen. Als wüssten die nicht, dass das Biosphärenreservate sind. Noch nie habe ich unsere führenden Politiker so vereint gesehen, um ein privates Unternehmen zu verteidigen, das behauptet, es komme, um uns das Leben zu retten. Da steckt ein Haufen Geld drin. Von einem Haufen einflussreichen Leuten. Hören Sie mal, Sie bieten mir Gold an, aber ich habe doch schon Gold. Die werden das machen, der spanische Staat hat es ja beschlossen. Wenn viele Leute auf die Straße gehen, kriegen die Angst. Wir haben noch eine Hoffnung, dass das Gericht uns Recht geben wird. Im Juni 2014 hat der oberste Gerichtshof sein Urteil gefällt. Zugunsten des Ölkonzerns. Wem klagt die Kanaren plündern. Oder? Oh weh, mein Kanarin ist tot. Feature von Barbara Eisenmann. Mit Astrid Meierfeld und Paul Herwig. Technische Realisation Corinna Gattmann und Angelika Körber. Wortregie Christiane Ohaus. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2014.